بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Jetzt wollen wir uns eine Folge der Erzählungen von Suraqa ibn Malik radiallahu ta'ala. Suraqa ibn Malik zu diesem Zeitpunkt war kein Muslim. Schaut euch an, was er uns erzählt über folgendes Ereignis. Und zwar, er sagte, als der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam von Mekka ausgewandert ist nach Medina, haben die Leute von Quraysh 100 Kamele ausgesetzt für denjenigen, der ihn zurückbringt. Ich gesagt habe, tot oder lebendig, 100 Kamele gibt es dafür. Und ein Kamel, die begrüßt haben, ihr wisst, das sind also das heißt, mindestens kann Preise erwarten von über 1000 Euro. Von über 1000 Euro. Je nachdem, nicht noch mehr, noch viel mehr. Dann sagte er, als ich eines Tages saß unter meinen Leuten, das heißt unter den Quraysh-Leuten, kam jemand und stellte sich hin und sagte, bei Allah, ich habe soeben drei Leute gesehen, eine Gruppe von drei Menschen gesehen, die an mir vorbeigelaufen sind. Ich denke, das ist Muhammad und seine Leute. Natürlich, er meint offensichtlich Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr radiallahu anhu und der Wegweiser. Wir haben gesagt, es gibt einen Wegweiser, der ihm den Weg gezeigt hat. Suraqa sagte, ich habe dann ihm mit dem Auge gezwinkert und ein Zeichen gegeben, sei ruhig, erzähl nichts. Warum? Weil er will die 100 Kamele haben. Wenn das jeder erzählt, dann gelaufen zu 50 los und dann hat er nichts davon. Er sagte ihm, sei ruhig. Also, dann hat der Mann, ist dann ruhig gewesen, hat das dann seine Botschaft so verstanden. Und dann hat er Suraqa selbst gesagt, ach, das sind nur die Leute von dem Stamm so und so, die haben ein Schaf oder ein Kamel verloren und die suchen das gerade. Und dann sagte der Mann, ja, kann sein, du hast recht. Also die haben dann sozusagen mitgespielt. Dann ist er ein bisschen sitzen geblieben, der Suraqa. Und nach einer Zeit ist er aufgestanden und ist in sein Haus gegangen und hat dann sein Pferd geholt und hat seine Pfeile eingepackt, seine Waffen, und hat sich draufgesetzt und ist losgeritten und ist diesen Leuten hinterher. Und tatsächlich, es war Muhammad sallallahu alaihi wasallam und es war Abu Bakr und der Wegweiser. Jedes Mal, wenn Suraqa den Propheten sallallahu alaihi wasallam und Abu Bakr angreifen wollte, ist das Pferd geritten und gestolpert. Und er ist vom Pferd gefallen. Das hat er einmal gemacht. Er ist draufgestiegen, kann ja einmal passieren, auch dem besten Reiter. Aber er war ja kein unerfahrener Reiter. Dann ist er ein zweites Mal aufgestiegen. Losgeritten, gestolpert sein Pferd. Und runtergefallen. Also das kann doch nicht sein. Dann ist er wieder auf seinem Pferd. Und hat wieder seine Pfeile genommen. Und wollte näher reiten, um ihn zu treffen. Und wieder, sein Pferd stolpert. Und wie es auch in einer Überlieferung heißt, die Beine des Pferdes sind in den Sand versunken. In den Sand versunken, er ist vom Pferd gefallen. Dann sagt er, فَعَرَفْتُ حِينَ رَأَيْتُ أَنَّهُ قَدْ مُنِعَ مِنِّي. Das heißt, in diesem Moment habe ich gewusst, da ist irgendetwas, was mich von ihm abhält. Und ich habe gewusst, dass er gegen mich siegen wird. Ich werde nicht gegen ihn vorkommen können. Dann habe ich die Leute gerufen, die drei, und habe zu ihnen gesagt, hört zu, ich bin Suraqa. Gebt mir ein bisschen Zeit. Wartet auf mich kurz. Ich möchte euch sprechen. Denn bei Allah, ich schwöre, ich möchte euch nichts antun. Weil er hat schon gemerkt, dreimal, das ist nicht normal. Dann sagte er, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte dann zu Abu Bakr. Natürlich, das wusste er später, hat er die Geschichte natürlich nochmal, kann er mit ihm zusammensetzen. Das hören. Abu Bakr, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu Abu Bakr, frag ihn, was er will. Dann hat Abu Bakr ihn gefragt, was willst du? Dann sagte er, Schreib mir bitte etwas auf. Das soll ein Zeichen zwischen uns und euch sein. Das soll ein Beweis sein. Ein Zeichen sein zwischen uns und euch, damit ich sicher bin und damit ich euch in Ruhe lasse. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, schreib Abu Bakr, schreib auf. Dann hat er ein Stück Knochen genommen oder ein Stück aus Ton oder was auch immer und hat darauf zwei Worte geschrieben und hat es ihm zugeworfen. Daraufhin ist Suraqa zurückgekehrt und hat den Leuten nichts erzählt von dem, was geschehen war. Was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam aufschreiben lassen? Und zwar, wie es in einer Überlieferung bei Sahih Bukhari heißt, Akhfi anna. Akhfi anna. Heißt, halte alles über uns geheim. Halte alles über uns geheim. Warum hat der Suraqa das dann gemacht? Warum? Weil er gewusst hat, dass dieser Mensch Dua gemacht hat gegen ihn. Und tatsächlich hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Dua gesprochen, dass sein Pferd tatsächlich stolpert und in den Sand versinkt. Das heißt, er konnte nichts machen. Er hat es einmal, zweimal, dreimal gemacht. Der beste Reiter stolpert nicht dreimal. Und nicht das Pferd. Okay? Aber er hat Dua gegen ihn, ein Gebetgebet gegen ihn gesprochen. Deswegen wusste Suraqa, er muss mit ihm kooperieren, sonst ist er der Verlierer. Deswegen hat er dann alles geheim gehalten diesbezüglich. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, liebe Geschwister, ist immer auf Nummer sicher gegangen. Und auch Abu Bakr. Das heißt, immer wenn sie unterwegs Leute getroffen haben, haben sie aufgepasst, was sie den Leuten sagen. Und das gehört auch, weil manche Leute denken, Gottvertrauen bedeutet, ich vertraue auf Gott, dass Gott wird alles machen für mich, ohne dass ich was dafür tue. Nein. Gottvertrauen bedeutet, dass du nach dem Koran und der Sunna lebst und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir Gutes geben. Das ist Gottvertrauen. Allah subhanahu, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat zum Beispiel unterwegs jemanden getroffen. Und dann haben sie ihn gefragt, woher kommst du? Woher kommst du? Wenn der Prophet jetzt sagen würde, ich komme aus Quraysh, die ganze Gegend weiß, da ist jemand, der ist am Abhauen und da gibt es eine Belohnung, die ausgesetzt worden ist. Dann hat er gesagt, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit Abu Bakr zufrieden sein und Allah segne den Propheten sallallahu alaihi wasallam, er sagte, ana, ich, min, von oder aus, und das ist eben der entscheidende Punkt, ma. Das Wort ma auf Arabisch hat zwei Bedeutungen. Entweder, also entweder heißt dieser Satz ana min ma, heißt ich komme aus ma. Ma ist eine Ortschaft. Kann aber auch bedeuten ana min ma, ich bin aus Wasser erschaffen. Ich komme aus Wasser. Also ich bin aus Wasser erschaffen. Ja? Und der Prophet meinte die zweite Bedeutung. Aber der andere hat die erste verstanden und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht gelogen, sondern hat etwas Zweideutiges gesagt, damit er nicht lügen braucht und damit er sozusagen sicher ist, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Als die Leute aus Medina erfahren haben, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam losgezogen ist und er unterwegs ist in Richtung Medina, haben die Leute auf ihn jeden Tag gewartet. Jeden Tag sind sie hinausgegangen, in der Hoffnung, dass sie den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam treffen. Viele von ihnen haben ihn niemals gesehen in ihrem Leben. Sie haben geglaubt, dass er der Gesandte Allahs ist und sie erwarten jetzt ein paar Leute, die kommen und dass der Gesandte Allahs ist. Also an diesem Moment machen wir Stopp. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.